Wir beginnen die Sendung mit einem Werk von Kurt Meyering. Elegy of Narration, vier Gesänge nach Gedichten von Martha Ronk. Für Sopran, Flöte, Gitarre und Schlagzeug. Genau richtig für das Ensemble L'Art pour l'Art. This exhaled aisle. As you say privy to what? I wouldn't otherwise listen to. Like seagulls up in the air. Work right. Unable defines the words. And what birds can't change. Thank you. taken out in a room that has rain. Das Ensemble L'Art pour L'Art mit einem Werk von Kurt Meyering. Elegy of Narration. Vier Gesänge nach Gedichten von Martha Ronk. Der niederländische Komponist Cort Meyering ist Student von Hans-Werner Henze in Köln gewesen und er hat am Meistersinger-Konservatorium in Nürnberg unterrichtet. Am 13. November ist sein 70. Geburtstag gewesen und wir möchten diesem besonderen Komponisten ein wenig Zeit hier im Concerto Bavarese widmen. Ein weiteres Werk von ihm, das Darmstädter Liederbuch, hören wir jetzt. Wie sucht ein Versteck? Es rennt vor den Poeten weg, die können es nicht leiden und wollen es vertreiben. So klettert es auf einen Baum und denkt, hier findet man mich kaum. Doch dann entdeckt es, ganz verwirrt, das Herz, der Schmerz, die Liebe verbergen sich wie Diebe. Ganz oben verschiebt das Glück, das geht auch nicht mehr zurück. So fristen sie ihr tristes Leben und hoffen sehr, dass die Poeten bald nach neuen immer nur vernichten. Sie wollen runter, runter von den Bäumen. Von Knabenlagen blüht ein Toten Winkel. Enkel mit den Lungenflügeln, dem Gestutzten sitz ich im Filz mit allen Attributen spielend, die immer noch verboten sind. Atme den Geschmack von Küssen, Engelsblut.

Großvater mich lache das Pferd ob, mein kleiner blonder Tartar, rief er. Das Haus verbrannte, aber der Flieger De pronto veo como un gran pájaro negro. Inicia desde un picacho de los acantilados su vuelo majestuoso en dirección al cielo. Retando con el ritmo seguro de sus alas el viento desatado que llega por el norte. Yo quisiera también, como esta ave, solitaria del Báltico, atravesar la vida en línea recta y ascendente. Afrontando sin miedo el peligro final, de una caída. Am 13. November hat Kurt Meyering seinen 70. Geburtstag gefeiert und das war eines seiner Werke, Darmstädter Liederbuch, gespielt vom Ensemble L'Art pour l'Art. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Und hier ist Musik von Johannes Brinkmann, Hexapoda, irreale Sequenzen für Streichsextett, gespielt von Mitgliedern der Staatsphilharmonie Nürnberg. Thank you. Hexapoda, irreale Sequenzen für Streichsextett von Johannes Brinkmann. Das waren Mitglieder der Staatsphilharmonie Nürnberg. Und nun kommen wir zu Jürgen Schmidt. Klavierstück Nummer 3 hat er komponiert und auch hier selbst eingespielt. Thank you. Thank you. Komponist und Interpret zugleich. Jürgen Schmidt mit Klavierstück 3. Jetzt gibt es eine Gegendämmerung für Flöte und Stimme. So heißt das nächste Stück von Gerald Eckert. Es wird gespielt von der Flötistin Beatrix Wagner und die Stimme schenkt diesem Werk Katja Kanowski. Thank you. Symmetrie von Sphären. Gegendämmerung für Flöte und Stimme, interpretiert von der Flötistin Beatrix Wagner. Und die Stimme gehörte Katja Kanowski. Komponiert wurde dieses Werk von Gerald Eckert. Nun kommen wir zu Klaus Ospalt. Er hat das Werk Così dell'uomo ignara komponiert. Hier ist das Collegium Novum Zürich, das Experimentalstudio des SWR. Und die Leitung hat Peter Hirsch. Thank you.

Das Ensemble Collegium Novum Zürich und das Experimentalstudio des SWR unter Leitung von Peter Hirsch mit Così dell'uomo ignara von Klaus Ospalt.